Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, 5. Kapitel, Vers 13 und 14. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott segne dieses Wort. Wahre Freiheit. Was ist denn nun wahre Freiheit? Also wenn wir hier jetzt nochmal diesen Text uns angucken, im Brief, den uns der Apostel Paulus schreibt, lernen wir, dass wir in unserer Freiheit nicht unserer Sündhaftigkeit nachgehen sollen, also der Sünde Schritt und Tritt geben sollen, sondern dass wir uns von der Sünde abwenden und unsere Freiheit nutzen, andere zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Liebe hier ist letztendlich die Liebe, die uns unser Herr Jesus Christus schenkt und von der er spricht. Also das ist die gottgegebene Liebe, das ist seine Liebe, Christusliebe. Und wir können also dann das ganze Gesetz lässt sich dann in diesem Wort zusammen, in der Liebe, Nächstenliebe zusammenfassen. Und das hat unser Jesus Christus getan, dass wir unseren Herrgott fürchten sollen, mit all unserer Kraft, Stärke, Seele und zweitens, genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat unser Jesus Christus gesagt und das schreibt der Apostel Paulus hier auch. Und das ist wahre Freiheit, wenn wir von der Sünde uns abwenden. Und Freiheit, die Freiheit anderer zum Beispiel kompromittiert oder was wir aus weltlicher Sicht oftmals sehen oder was die Welt uns verkaufen will. Freiheit hier und Freiheit da, tu dies und das und in vielen verschiedenen Weisen und Wirkungen oftmals auch, was andere Leute tun. Manchmal folgen wir der Gruppe und die Gruppe denkt oder verspricht uns Freiheit oder die Gruppe, in einer Gruppe zu sein und der Gruppe zu folgen, aber das ist oftmals nicht der Fall. Und das ist das, was die Bibel hier uns nahe bringt und das sollten wir auch verstehen, denn das ganze Gesetz, also das ganze Gesetz ist das Mosäische, also Gesetz wird hier zusammengefasst, dass wir christliche Nächstenliebe walten lassen sollten. Und das ist wahre Freiheit in Christus, die wir erfahren wollen und auch anderen mitteilen wollen. Und manchmal müssen wir uns einfach dann auf die Seitenlinien begeben. Und das ist auch okay. Also wir müssen nicht immer im Mittelpunkt sein. Und wir können manchmal von außen sozusagen wirken, durch Christus. Und das ist wahre Freiheit. Freiheit in Christus, abgewandt, weggegangen von der Sünde, die nicht mehr Teil von uns ist, in Jesus Christus. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort zur wahren Freiheit hier aus dem Galaterbrief. Und du zeigst uns, was nun Freiheit in Christus ist, Freiheit in dir bedeutet. Das ist wahre Freiheit, wenn wir uns von der Sünde abwenden, Sündhaftigkeit und den Verlockungen der Welt und einfach Nein sagen. Da machen wir nicht mehr mit, das ist nicht mehr mein Ding. Und wir uns dir zuwenden und dann wahre Freiheit in dir erfahren. Und du zeigst uns dann den Weg und ist manchmal schwierig, denn manchmal müssen wir Beziehungen, Freunde, die wir hatten, loslassen. Manchmal auch unsere eigene Familie kann das sein. Aber letztendlich können wir uns auf dich verlassen. Deine Liebe ist uns immer zugewandt, egal was passiert. Und darauf können wir bauen.